Deutschlandradio Berlin. Wortspiel. Im Wortspiel ist nun wieder Krimizeit und wir haben uns für Sie wieder einmal im Archiv umgesehen. 1967 produzierte Robert Casapiccola Das gefleckte Band nach einer Erzählung von Arthur Conan Doyle mit Kurt Sterneck, Harald Hart und Marianne Kopatz in den Hauptrollen. Viel Vergnügen nun also mit Sherlock Holmes. Erlauben Sie, dass ich mich vorstelle. Watson, mein Name. Dr. Watson. Ich nehme an, Sie werden schon von mir gehört oder gelesen haben. Vorausgesetzt, dass Sie sich überhaupt für Kriminalgeschichten interessieren. In diesem Falle werden Sie auch wissen, mein großer Freund ist Sherlock Holmes. Mit ihm zusammen erlebte ich folgende ungewöhnliche Geschichte. Eines Morgens, als ich noch im besten Schlaf lag, klopfte es an die Tür meines Zimmers. Ja, was ist denn? Herein. Du musst aufstehen, Watson. Hörst du? Aufstehen. Aufstehen ist so. Es ist doch erst 7 Uhr vorbei. Was ist denn los? Tut mir leid, wenn ich dich störe, aber du bist heute Morgen nicht der Einzige. Ja, schön. Steh ihm auf. Yes. Ist es gestattet zu fragen, warum du mich zu einer so infamen Zeit aus dem Bett jagst? Weil ein Klient gekommen ist. Das heißt vielmehr eine Klientin. Muss ich große Toilette machen? Nicht nötig. Zieh dir rasch irgendetwas an. Yes. Sie wird sich kaum für deine Kleidung interessieren. Wie du meinst. Setz dich da vors Badezimmer. Ja, gut. Schnell kleine Wäsche. Aber rasch. Ja. Geeignete Jung, hübsch oder hässlich? Kein Zähneputzen macht deine Aussprache durchaus nicht deutlicher. Entschuldige. Ist sie alt oder jung, hübsch oder hässlich? Wenn du eine Schönheit erwartest, muss ich dich enttäuschen. Der Beschreibung Mrs. Hudsons nach ist sie zwischen 30 und 40. Sieht müde und verhärmt aus, hat graue Strähnen in den Haaren und ist von Kopf bis Fuß in schwarz gekleidet. Ja, ja. Sie ließ sich nicht abweisen, auch nicht auf einen späteren Termin vertrösten. Sie machte einen so verstörten Eindruck, dass Mrs. Hudson sich schließlich doch erweichen ließ und sie in das Wohnzimmer führte. Ich bin fertig. Gut, gehen wir. Guten Morgen. Guten Morgen. Mein Name ist Sherlock Holmes. Das ist mein Freund und Kollege, Dr. Watson. Watson. Dem Sie ebenso vertrauen dürfen wie mir. Ach, großartig. Mrs. Hudson hat bereits Feuer gemacht. Auch Sie zittern, ja. Es ist nicht die Kälte. Sondern? Angst, Mr. Holmes. Ja, nackte, kalte Angst. Nur ruhig. Wir werden Ihnen helfen, Madam. Ach, Sie sind heute früh mit dem Zug nach London gekommen, wie ich sehe. Woher wissen Sie das? In Ihrem linken Handschuh steckt eine Rückfahrkarte. Und jetzt bitte erzählen Sie uns, was Sie bedrückt. Mein Name ist Helen Stoner. Ich lebe bei meinem Stiefvater, dem letzten der Rowletts aus Stoke Moran in West Surrey. Die Rowletts waren einmal sehr reich, aber im letzten Jahrhundert ist der Besitz unter den Händen von Verschwendern und Spielern zerronnen. Außer ein paar Feldern und dem 200 Jahre alten Haus, auf dem eine große Hypothek lastet, ist nichts übrig geblieben. Mein Stiefvater hat sich aber nicht damit abgefunden, das Leben eines verarmten Adligen zu führen. Mit Hilfe eines Verwandten studierte er Medizin, legte sein Examen ab und ging als Arzt nach Kalkutta. Er war tüchtig und ehrgeizig und hatte bald eine große Praxis. Aber in einem Wutanfall über eine Reihe von Diebstählen, die in seinem Haus begangen worden waren, erschlug er einen eingeborenen Diener. Danach saß er jahrelang im Gefängnis und kehrte dann als ein vom Leben enttäuschter Mensch nach England zurück. Ach, richtig. Ich habe irgendwo von diesem Fall gelesen. Es muss aber schon ziemlich lange her sein. Sehr lange, Mr. Holmes. Als Dr. Rollett noch in Indien war, heiratete er meine Mutter, die noch ganz jung Witwe eines Offiziers war. Meine Schwester Julia und ich sind Zwillinge. Wir waren 2 Jahre alt, als Mutter sich wieder verheiratete. Sie hatte ein beträchtliches Vermögen, das sie ganz Dr. Rollett überschrieb. Allerdings mit der Einschränkung, dass wir Mädchen im Falle einer Heirat eine bestimmte Summe pro Jahr erhalten sollten. Kurz nach unserer Rückkehr nach England starb Mutter aber unerwartet. Woran, wenn ich fragen darf? Sie verunglückte tödlich bei einem Eisenbahnunfall. Dr. Rollett gab daraufhin seinen Plan auf, in London eine Praxis zu gründen. Er nahm Julia und mich mit in sein Haus nach Stoke Moran. Mutter hatte genügend Geld hinterlassen, sodass wir ohne Sorgen hätten leben können. Aber ungefähr um diese Zeit vollzog sich ein schrecklicher Wandel in unserem Stiefvater. Ja, anstatt Verkehr mit den Nachbarn zu pflegen, die anfangs glücklich waren, dass wieder ein Rollett auf Stoke Moran lebte, zog er sich völlig zurück. Wenn er aber doch einmal ausging, brach er mit jedem, der ihm über den Weg lief, einen Streit vom Zaun. Ja, wissen Sie, das zügellose Temperament ist ein Erbfehler der Familie. Und bei meinem Stiefvater hatte der lange Aufenthalt in den Tropen diese Veranlagung noch verstärkt. Ja, es gab immer mehr peinliche Streitereien. 2-mal endeten sie sogar vor der Polizei. Schließlich war er zum Schrecken des Dorfes geworden. Wenn er auftauchte, verschwanden die Leute von der Straße. Seine einzigen Freunde sind ein paar Zigeuner, die er auf seinem Grund nach Belieben ihre Zelte aufschlagen lässt. Ganze Stunden verbringt er an ihrem Lagerfeuer. Er ist sogar schon wochenlang mit ihnen durchs Land gezogen. Merkwürdige Passion für einen Gentleman. Ja. Eine andere Leidenschaft von ihm sind exotische Tiere. Im Augenblick hält er einen abgerichteten Leoparden und einen Pavian. Er lässt sie frei auf den Feldern umherstreifen. Und die Tiere werden von den Dorfleuten beinahe genauso gefürchtet wie ihr Herr. Da können Sie sich nun vorstellen, dass meiner Schwester und mir dieses Leben immer schwerer wurde. Alle Dienstboten sind uns schon nach den ersten Wochen davongelaufen und lange Zeit mussten wir alle Hausarbeit allein besorgen. Julia war erst 30, als sie starb, aber ihr Haar war schon grau, so wie meins. Wann, bitte, ist Ihre Schwester gestorben? Vor 2 Jahren. Unsere einzige Verwandte ist eine Schwester unserer Mutter, Mrs. Honoria Westphal, die in Harrow lebt und die wir gelegentlich besuchen durften. Vor 2 Jahren war Julia über Weihnachten bei ihr, lernte dort einen Marineoffizier kennen und verlobte sich mit ihm. Als Dr. Rollett das erfuhr, hatte er nichts dagegen einzuwenden. Aber 2 Wochen vor dem Tag, an dem die beiden heiraten wollten, geschah das entsetzlich. Das werde ich nie vergessen. Das Haus ist sehr alt, wie ich Ihnen schon sagte. Wir bewohnen nur den Westflügel. Die Schlafzimmer liegen im Parterre. Zuerst kommt Dr. Roylets Schlafzimmer, dann das Julias und das dritte ist meines. Mhm. Es gibt keine Verbindung zwischen den einzelnen Räumen. Die Türen gehen aber alle auf denselben Korridor und die Fenster der Schlafzimmer auf den Rasen. Drücke ich mich klar aus? Ja, völlig. In dieser schrecklichen Nacht war Dr. Rollett schon sehr früh in sein Zimmer gegangen. Wir wussten aber, dass er noch nicht schlief, denn meine Schwester stöhnte der Rauch seiner starken indischen Zigarren. Und deshalb verließ sie ihr Zimmer und kam zu mir. Aha. Wir unterhielten uns über ihre Hochzeit. Um 11 Uhr stand sie auf und wollte gehen. An der Tür blieb sie noch einmal stehen und sah mich an. Helen fragte sie, hast du nie in letzter Zeit während der Nacht jemanden pfeifen hören? Pfeifen, fragte ich. Nein, warum denn? Weil ich es in den letzten Nächten leise, aber ganz deutlich gehört habe. Immer gegen 3 Uhr morgens, sagte sie. Und dann, ich schlafe nicht sehr tief und bin jedes Mal davon aufgewacht. Ich kann nicht sagen, woher es kam, vielleicht aus dem Nebenzimmer, vielleicht auch von draußen. Du hast also nichts davon gehört. Als ich ihr das nochmals bestätigt hatte, meinte sie nur, nun, es wird nicht so wichtig sein. Sie lächelte mir zu und ging hinaus. Wenige Sekunden später hörte ich, wie sie die Türe ihres Zimmers hinter sich versperrte und der Schlüssel wurde zweimal gedreht. War es Ihre Gewohnheit, bei verschlossener Türe zu schlafen? Ja, es ist auch meine. Wir fühlten uns nicht sicher, wenn man die Türen einfach aufdrücken konnte. Das ist verständlich. Ja, bitte, weiter. Ich fand keinen Schlaf in jener Nacht. Das unbestimmte Vorgefühl eines drohenden Unheils ließ mich nicht zur Ruhe kommen. Und zu allem anderen heulte noch der Sturm ums Haus und Regen peitschte gegen die Fenster. Plötzlich hörte ich den gellenden Aufschrei einer Frau und erkannte die Stimme meiner Schwester. Ich sprang aus dem Bett und stürzte auf den Korridor. Als ich meine Türe öffnete, glaubte ich, ein leises Pfeifen zu hören und dann ein polterndes Geräusch, das sich so anhörte, als ob ein Stück Metall zu Boden gefallen wäre. Ich rannte zur Tür meiner Schwester. Sie war nicht verschlossen, sondern schwang im Wind hin und her. Im Licht der Flurlampe sah ich, wie meine Schwester aus dem Zimmer wankte. Ihr Gesicht war totenbleich und die Augen weit aufgerissen, als ob sie etwas Grauenvolles sehen würde. Sie hielt die Hände wie hilfesuchend vorgestreckt und taumelte weiter, gerade auf mich zu. Ich nahm sie in meine Arme und... Aber in diesem Augenblick sank sie zu Boden. Ihr Körper zuckte, als ob er von entsetzlichen Schmerzen geschüttelt würde. Erst glaubte ich, sie hätte mich gar nicht erkannt, aber als ich mich über sie beugte und sie anrief, wimmerte sie mit verzerrter Stimme: Helen, das Band, oh Helen, das gefleckte Band. Ja, was meinte sie damit? Wissen Sie das? Nein! Sie deutete nur auf das Zimmer unseres Stiefvaters. Aber da wurde sie wieder von einem Krampf geschüttelt. Ich schrie um Hilfe, wollte Dr. Roylet holen. Da kam er schon, nur mit einem Morgenrock bekleidet, aus seinem Zimmer. Als er zu Julia trat, war sie bereits bewusstlos. Und obwohl er ihr gleich Brandy einflößte und bis zur Ankunft des Arztes aus dem Dorf, nach dem er geschickt hatte, alles tat, was in seiner Kraft stand, um sie zu retten, es war umsonst. Sie starb, ohne das Bewusstsein wiedererlangt zu haben. Einen Augenblick. Sind Sie ganz sicher, das Pfeifen und das polternde Geräusch gehört zu haben? Das hat mich auch der Vorsitzende bei der Gerichtsverhandlung gefragt. Ich kann Ihnen nur die gleiche Antwort geben wie ihm. Ich glaube sicher, es gehört zu haben. War Ihre Schwester angezogen? Nein, sie war im Nachthemd. In ihrer rechten Hand fand man ein angebranntes Streichholz und in der linken eine Streichholzschachtel. Hm. Ja, und zu welchem Schluss kam der Vorsitzende? Das Gericht konnte die Todesursache nicht aufklären. Ich gab zu Protokoll, dass die Tür zu Julias Zimmer von ihnen verschlossen gewesen war und erst von ihr selbst geöffnet worden sein konnte, als sie herauskam, um Hilfe zu suchen. Durch die Fenster konnte niemand eingedrungen sein, da sich davor schwere alte Läden befinden. Die Wände ihres Zimmers wurden abgeklopft, alles ohne Erfolg. Es ist deshalb mit Sicherheit angenommen worden, dass meine Schwester allein im Zimmer gewesen sein musste. Auch wies ihr Körper keinerlei Spuren von Gewaltanwendung auf. Ja, hat man nicht an Gift gedacht? Freilich, auch daraufhin wurde sie untersucht. Nichts. Tja, was glauben Sie also, woran Ihre Schwester gestorben sein kann? Vor Schreck. Ja, ja, ich bin überzeugt davon, dass sie aus Angst vor irgendetwas Grässlichem gestorben ist. An einem Schock. Was aber könnte das gewesen sein? Ich weiß es nicht. Haben sich vielleicht zu dieser Zeit Zigeuner in der Umgebung herumgetrieben? Ja, freilich, es sind ja beinahe immer welche da. Und diese letzten Worte Ihrer Schwester von einem Band, einem gefleckten Band? Vielleicht hat sie es einfach im Delirium gesagt. Oder die einzige Erklärung, die ich mir sonst dafür vorstellen kann, ist die, dass Julia damit auf die Zigeuner angespielt hat. Ja, vielleicht könnten die gepunkteten Kopftücher, die viele dieser Leute tragen, damit gemeint gewesen sein. Hm. Seit damals sind nun schon 2 Jahre vergangen und mein Leben ist immer einsamer geworden. Bis vor einem Monat, da bat mich ein Mann, den ich seit vielen Jahren kenne und schätze, seine Frau zu werden. Mein Stiefvater hat seine Einwilligung gegeben. So wollen wir also im Frühjahr heiraten. Bitte halten Sie mich jetzt nicht für eine hysterische Person. Vor 2 Tagen hat man im Westflügel des Hauses mit Reparaturen begonnen. Dabei musste eine Wand meines Schlafzimmers durchbrochen werden, weshalb ich für einige Tage in das Zimmer zog, in dem meine Schwester gestorben war. Können Sie sich mein Entsetzen vorstellen, als ich in der vergangenen Nacht plötzlich auch ein Pfeifen hörte? Ja, genau so, wie es Julia geschildert hatte. Ich zündete die Lampe an, aber es war nichts zu sehen. Natürlich war ich viel zu aufgeregt, um wieder ins Bett zu gehen. Ich blieb wach, bis es hell wurde. Dann schlich ich aus dem Haus, lief nach der Bahnstation, erreichte noch den Frühzug. Ja, und alles Weitere wissen Sie. Das war sehr klug von Ihnen, Miss Stoner. Aber haben Sie mir auch wirklich alles erzählt? Ja, alles. Verzeihen Sie, Miss Stoner, aber das stimmt nicht. Sie decken Ihren Stiefvater. Darf ich Sie bitten, mir die Hand zu geben? Aber... Danke, Miss Stoner, ich habe bereits gesehen, was ich wollte. Diese 5 dunkel verfärbten Flecken auf Ihrem weißen Handgelenk sprechen deutlich genug. Er ist eben ein harter Mann. Vielleicht weiß er gar nicht, wie stark er ist. Miss Stoner, es gibt noch eine ganze Anzahl Dinge, die ich wissen müsste, bevor ich mir meinen Plan zurechtlege. Aber ich fürchte, wir haben keine Zeit mehr zu verlieren. Wenn wir heute noch nach Stoke Moran hinausführen, glauben Sie, dass es möglich wäre, die Räume im Westflügel zu besichtigen, ohne dass Dr. Roylott davon erführe? Doch, heute ja. Er sagte gestern beim Dinner, dass er Geschäfte zu erledigen hat. Da bleibt er meist den ganzen Tag über weg. Sehr gut. Was haben Sie noch vor, Miss Stoner? Ich würde gern einige Besorgungen machen, da ich schon einmal hier bin. Aber ich fahre mit dem 12-Uhr-Zug zurück und werde Sie erwarten. Gut, wir werden am frühen Nachmittag bei Ihnen sein. Oh, danke, Mr. Holmes. Ich kann Ihnen nicht mit Worten sagen, wie froh ich bin, dass Sie mir helfen wollen. Das ist ja schließlich mein Beruf. Bis heute Nachmittag also, Miss Stoner. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen, Madame. Auf Wiedersehen. Nachdem Miss Stoner uns verlassen hatte, blieben wir noch vor dem Kamin sitzen. Holmes stocherte mit dem eisernen Feuerhaken in der Glut, als plötzlich die Tür aufgerissen wurde. Ein riesiger Mann stand auf der Schwelle, so groß, dass sein Kopf beinahe am oberen Türbalken anstieß. Sein großflächiges Gesicht, über das sich 1000 Fältchen zogen, war gelb und wirkte, als sei es ausgedörrt. Seine tiefliegenden Augen und die scharf geschnittene Nase gaben ihm das Aussehen eines ungezähmten alten Raubvogels. Holmes sah ihn ruhig an und fragte, leicht erstaunt, die linke Augenbraue hochziehend. Was in 3 Teufelsnamen suchen Sie hier, Sir? Wer von Ihnen ist Holmes? Das ist mein Name, Sir, aber ich wüsste nicht... Ich bin Dr. Grimsby Roylott von Stoke Moran. Oh, freut mich. Nehmen Sie bitte Platz. Ich denke nicht daran. Meine Stieftochter war soeben hier. Was hat sie Ihnen denn erzählt? Es ist heute ein wenig kühl für die Jahreszeit. Finden Sie nicht, Dr. Roylott? Was sie Ihnen erzählt hat, will ich wissen. Aber wie ich höre, sollen die Krokusse doch bald zu blühen beginnen. Wenn Sie sich über mich lustig machen wollen... An Ihrer Stelle würde ich besser nicht mit der Reitpeitsche herumfuchteln, Sir. Ich tue, was mir beliebt, verstanden? Sie sind also der Holmes, der seine Nase in jeden Dreck steckt. Was? Sie schmeicheln mir. Holmes, der gerne groß. Na, zu viel der Komplimente, Sir. Holmes, der Scotland Yard Clown. Sie sind ein amüsanter Gesellschafter, Dr. Roylott. Und so witzig. Aber wenn Sie gehen, machen Sie bitte die Tür zu, es zieht. Ich gehe, wann es mir passt. Unterstehen Sie sich nicht, sich in meine Angelegenheiten zu mischen. Ich weiß, dass Miss Stoner bei Ihnen war. Ich bin ihr nachgegangen. Nehmen Sie zur Kenntnis, dass es gefährlich ist, mich hinters Licht führen zu wollen. Geben Sie das hübsche Spielzeug her, das Sie da in der Hand halten. Den Feuerhaken mit Vergnügen, Sir. Falls Sie ihn aber dazu benutzen wollen, um mir den Schädel einzuschlagen, mache ich Sie darauf aufmerksam, dass mein Freund Watson seinen Revolver schon entsichert und auf Sie gerichtet hat. Genau auf Ihr Herz, Dr. Roylott. Keine Angst. Noch tue ich Ihnen nichts. Aber hüten Sie sich. Wenn ich Sie in meine Finger bekommen sollte, anderswo als hier. Ich hoffe, Sie verstehen mich. dann mach ich's mit Ihnen so wie mit dem verdammten Eisen. Der Kerl ist ja ein wahrer Herkules. Bieg da deinen schweren Feuerhaken. Zum Hufeisen, als ob er aus Wachs wäre. Ein lebenswerter Mensch in der Tat. Schade, dass er nicht länger geblieben ist. Sonst hätte ich ihm zeigen können, dass meine Hände nicht viel schwächer sind. Gib mir bitte den Haken, Watson. Hier? Danke. Ah, so. Jetzt ist er wieder zu gebrauchen. Fantastisch. Wie machst du denn das? Ich zeige dir gelegentlich den Trick. Weißt du, was das Ärgerlichste an diesem Kerl gewesen ist? Die Frechheit, mich mit der Polizei auf eine Stufe zu stellen. Aber das soll mir ein Ansporn sein. Clown von Scotland Yard. Sehr witzig. Ich will nur hoffen, dass Miss Stoner ihre Unvorsichtigkeit nicht büßen muss. Aber jetzt wollen wir erst unser Frühstück nehmen. Dann gehe ich zum Erbschaftsgericht. Vielleicht bekomme ich dort einige Hinweise über die Vermögensverhältnisse. Kurz vor 1 Uhr kam Holmes zurück. Er zog ein großes Blatt Papier aus seiner Tasche. Ich habe mir das Testament der verstorbenen Mrs. Roylott angesehen. Das Geld ist in Wertpapieren angelegt. Das Jahreseinkommen betrug im Jahre ihres Todes wenig unter 1.100 Pfund. Ja, jetzt liegt es etwa bei 750. Im Falle einer Heirat haben beide Töchter Anspruch auf 250 Pfund jährlich. Wenn beide Töchter geheiratet hätten, wäre Dr. Roylott nur ein äußerst bescheidenes Einkommen geblieben. Ja, schon die Heirat einer Tochter hätte ihn ruiniert. Ein höchst plausibles Motiv, eine solche Heirat zu verhindern, denkst du nicht auch? Ich fürchte, wir haben nicht mehr viel Zeit zu verlieren. Ist gut. Ich packe sogleich unsere Reisetasche. Vergiss deinen Revolver nicht. Bei einem Gentleman, der eiserne Feuerhaken wie Plastilin behandelt, ist eine Waffe oft das beste Argument, das man ihm entgegenhalten kann. Wir hatten Glück. In Waterloo Station lief eben ein Zug nach Leatherhead ein. Dort angekommen, mieteten wir uns einen Wagen und fuhren weiter nach Stoke Moran. Holmes hatte sich den Hut tief in die Stirn gezogen und die Arme verschränkt. Plötzlich stieß er mich kurz an und deutete über die Wiese. Hey, Kutscher. Ja, Sir. Ist das dort, Stoke Moran? Das Ziegeldach hinter den Baumwipfeln. Ja. Ja, Sir, das ist das Haus von Dr. Roller. Aha. Wird dort gebaut? Ja, Sir, ich habe gestern dort Mara gesehen. Sehr gut, dann sind wir also richtig. Halten Sie, Kutscher. So, was bekommen Sie? 2 Schilling 6 Pence. Aha. Da haben Sie 3. Danke vielmals, Sir. Sie können wieder zurückfahren. Wir benötigen Sie nicht mehr. Recht, Sir. Stets zu Ihren Diensten. Der Bursche soll ruhig glauben, dass wir Architekten sind oder sonst mit den Bauarbeiten zu tun haben. Da wird nicht weiter über uns geredet werden. Ich danke Ihnen, meine Herren, dass Sie gekommen sind. Guten Tag, Miss Stoner. Sie sehen, man kann sich auf uns verlassen. Ich habe Sie auch schon voll Ungeduld erwartet. Jetzt glaube ich, wird alles gut. Ich rate Ihnen aber trotzdem auf der Hut zu sein, Miss Stoner. Wir hatten nämlich in der Zwischenzeit das Vergnügen, Ihren Stiefvater kennenzulernen. Nein, das ist doch nicht möglich. Wo? Wenige Minuten, nachdem Sie gegangen waren, hat er uns einen Besuch abgestattet. Mein Gott, was wollte er von Ihnen? Och, nichts von Belang. Wir haben nur einige Liebenswürdigkeiten ausgetauscht. Wenn er weiß, dass ich mich an Sie um Hilfe gewendet habe, was wird geschehen, wenn er zurückkommt? Er ist so unberechenbar. Sie brauchen keine Angst zu haben, Miss Stoner. Er kann Ihnen nichts tun. Wenn er gewalttätig wird, bringen wir Sie einfach zu Ihrer Tante, nach Harrow. Jetzt wollen wir aber die Zeit nützen. Führen Sie uns bitte gleich zu den Räumen, die wir ansehen wollen. Ja, kommen Sie, meine Herren. Wir gehen am besten durch die Hintertüre in den Park. Bitte. Wir kamen ungesehen an das Haus heran. An dem bewohnten Flügel war ein Gerüst aufgerichtet, aber im Augenblick waren die Maurer nicht an der Arbeit. Holmes ging langsam hin und her und betrachtete die lange Fensterfront. Dieses Fenster gehört also zu dem Zimmer, in dem Sie bisher schliefen. Das mittlere zu dem Ihrer Schwester. Und das nächste ist Dr. Roylotts Zimmer. Ja. Sie sind also in das mittlere gezogen, wegen der Bauarbeiten. Ja. Ach, würden Sie jetzt bitte in Ihr Zimmer gehen und die Fensterläden schließen? Gleich, Mr. Holmes. Ich kann mit bestem Willen nicht sehen, was in dieser Wand so dringend repariert werden müsste. Siehst du vielleicht etwas? Nicht das Geringste. Ich halte diese Maurerarbeiten nur für einen Vorwand. Derselben Meinung bin ich auch. Ach, Sie sind schon zur Stelle, Miss Stoner. Das ist schnell gegangen. Soll ich die Läden jetzt zumachen? Einen Augenblick noch, bitte. An der Rückseite dieses Flügels ist wohl der Korridor, auf den die Türen dieser drei Schlafzimmer gehen. Hat er Fenster? Ja, aber nur sehr kleine. Außerdem sind sie vergittert. Gut. Nun schließen Sie bitte die Läden. Die Angeln sind aus massivem Eisen und fest in den hölzernen Rahmen eingelassen. Nein. Diese Läden können unmöglich mit Gewalt geöffnet werden, ohne einen Lärm zu verursachen, der das ganze Haus wecken müsste. Komm, jetzt wollen wir uns die Sache auch von innen ansehen. Es war ein weiß gekalkter Korridor, der zu den drei Schlafzimmern führte. Die Gitter vor den Fenstern machten ein Durchschlüpfen völlig unmöglich. Holmes verzichtete darauf, das dritte Zimmer zu besichtigen. Wir gingen gleich ins Mittelzimmer. Miss Stoner öffnete die Läden wieder. Es war ein freundliches, kleines Zimmer mit einem offenen Kamin. Ein Raum, wie man ihn in vielen alten Landhäusern findet. Holmes sagte etwa 2 Minuten lang kein Wort. Er ließ nur seine Blicke durch den Raum wandern. Schließlich trat er vor das Bett. Ein paar Sekunden lang betrachtete er es schweigend. Und dann deutete er auf eine Schnur, die über dem Kopfende des Bettes hing. Was ist das, Miss Stoner? Eine Klingelschnur. Wohin geht sie? Ins Zimmer der Haushälterin, nehme ich an. Das müssten Sie doch wissen. Ich habe sie noch nie benutzt und auch nicht gesehen, dass Julia es getan hat. Sieht neuer aus als die anderen Dinge hier. Sie ist doch erst vor ein paar Jahren angebracht worden. Zieh an der Schnur, Watson. Ja, die rührt sich nicht. Eine Attrappe also, dachte ich mir. Nicht einmal mit einem Draht verbunden. Sehen Sie, Miss Stoner? Sie hängt an einem Haken, über der kleinen Ventilatoröffnung. Eigenartig. Nicht das Einzige an diesem Zimmer, das eigenartig ist. Was für ein Idiot von Architekt muss das gewesen sein, der einen Ventilator nach dem anderen Zimmer legt, statt an die Außenwand. Ist er vielleicht gleichzeitig mit der sogenannten Klingel eingebaut worden? Ich glaube, ja. Damals wurden verschiedene Kleinigkeiten im Haus geändert. Interessante Kleinigkeiten, in der Tat. Klingelattrappen, Ventilatoren ohne Frischluft. Ach, wenn Sie erlauben, Miss Stoner, werden wir uns jetzt im nächsten Zimmer umsehen. Bei meinem Stiefvater? Oh, wenn er uns dabei überrascht. Sie brauchen nichts zu fürchten, wir sind ja bei Ihnen. Ja, bitte kommen Sie. Danke. Ein wenig größer als das Ihre. Sonst aber fast genauso eingerichtet. Ach, bis auf den großen Safe hier an der Wand. Haben Sie den Safe schon offen gesehen? Einmal nur, vor ein paar Jahren. Damals war er ganz mit Papieren angefüllt. Hält Ihr Stiefvater eine Katze? Nein. Wie kommen Sie darauf? Ja. Wozu steht denn diese kleine Untertasse voll Milch auf dem Safe? Katzen haben wir nicht im Haus. Aber der Leopard. Ja, natürlich. Auch der Leopard ist eine Katze. Ein bisschen groß allerdings. Und ob ein solches Tier mit diesem Schälchen Milch zufrieden sein würde? Watson, die Lupe bitte. Ja. Ich will mir den alten Holzstuhl näher ansehen, der unter dem Ventilator steht. Genauso, wie ich es mir dachte. Das hätten wir also. Hallo, noch eine Kleinigkeit. Siehst du die Hundepeitsche, die über dem Bettende hängt? Was hältst du davon? Eine ganz alltägliche Peitsche. Ja? Fällt dir nichts daran auf? Eigentlich nicht. Außer höchstens, dass die Peitschenschnur am Stiel so festgebunden ist, dass sie eine Schlinge bildet. Eben. Das ist nicht so ganz alltäglich. Sie sind wirklich in höchster Gefahr. Ihr Leben hängt davon ab, dass Sie meine Anweisungen in jedem einzelnen Punkt genau befolgen. Ich verspreche es Ihnen. Dr. Watson und ich werden diese Nacht in Ihrem Zimmer verbringen. Sieht man von hier das Dorfwirtshaus? Ja, dieses Haus dort ist die Krone. Sehr gut. Man kann von dort aus folglich... ...zu sehen, wie ich hier die des Gasthauses. Wenn Ihr Stiefvater zurückkommt, müssen Sie in Ihrem Zimmer bleiben. Erfinden Sie irgendeine Ausrede, sagen Sie, Sie hätten Kopfweh oder etwas Ähnliches. Sobald Sie hören, dass er in sein Zimmer geht, stellen Sie eine Lampe als Zeichen für uns auf Ihr Fensterbrett. Dann gehen Sie leise in Ihr altes Schlafzimmer und schließen sich dort ein. Wir werden die Nacht in Ihrem Zimmer zubringen, dem Zimmer Ihrer toten Schwester, um genau zu sein, und uns mit den Geräuschen beschäftigen, die Sie vorige Nacht gehört haben. Jetzt müssen wir Sie verlassen, Miss Stoner. Wenn Dr. Reuler zurückkäme und uns hier überraschte, wäre alles vergeblich. Leben Sie wohl. Und wenn Sie meinen Rat genau befolgen, werden wir dem Spuk bald ein Ende bereitet haben. Und verlassen Sie auf keinen Fall Ihr altes Zimmer, was immer auch heute Nacht geschehen sollte. Wir verließen nun das Haus, gingen ins Dorf und mieteten in der Krone ein Zimmer. Von unserem Fenster aus konnten wir ausgezeichnet den Wohnflügel des Gutshauses beobachten. Wir blieben in der Dunkelheit beim Fenster sitzen und warteten auf das verabredete Zeichen. Ich muss dir gestehen, Watson, wir sind Bedenken gekommen, dich heute Nacht mitzunehmen. Warum? Die Sache ist gefährlich. Sehr gefährlich sogar. Was für eine Gefahr meinst du übrigens? Du hast ja wohl dasselbe gesehen wie ich. Ja, nur werden deine Schlussfolgerungen sicher wieder einmal weitergehen als die meinen. Außer dieser komischen Klingelschnur ist mir eigentlich nichts weiter aufgefallen. Auch nicht der Ventilator? Doch, aber wo soll da eine Gefahr sein? Die Öffnung ist doch so klein, dass kaum eine Maus durchschlüpfen könnte. Eine Maus vielleicht nicht. Aber ich wusste schon von diesem Ventilator, ehe wir überhaupt nach Stoke Moran gekommen sind. Miss Stone erzählte, ihre Schwester habe gerochen, dass Dr. Roylott in seinem Zimmer eine Zigarre rauchte. Es war also anzunehmen, dass zwischen diesen beiden Räumen eine Verbindung bestehen musste. Und ich tippte gleich auf einen Ventilator. Die zeitliche Übereinstimmung ist doch etwas eigenartig, nicht? Ein Ventilator wird installiert, eine Klingelschnur angebracht und eine junge Dame, die im Bett darunter schläft, stirbt unvermittelt. Ich kann noch immer keinen Zusammenhang entdecken. Ja, das Bett. Ist dir daran nichts aufgefallen? Nein. Es ist am Fußboden festgeschraubt. Die junge Dame konnte also ihr Bett nicht um einen Zoll verschieben. Ventilator und Seil, so können wir es ruhig nennen, denn eine Klingelschnur war es nie, mussten immer in gleichbleibender Entfernung vom Bett sein. Verstehst du jetzt, was geschehen ist und was wiederum geschehen sollte? Ja. Langsam wird mir jetzt einiges klar. Der Mann muss ja ein Teufel sein, kaltblütig und klug. Ein Arzt, der zum Verbrecher wird, ist immer besonders gefährlich. Heute Nacht können wir ausziehen, das Fürchten zu lernen. Zwei Stunden saßen wir am Fenster. Das Gutshaus versank im Dunkeln. Plötzlich, Punkt 11 Uhr, leuchtete im mittleren Fenster ein Licht auf. Unser Zeichen. Durch die dunkle Straße fegte ein kalter Wind. Es war nicht schwierig, in den Park zu gelangen. Im Schutz der Bäume schlichen wir uns leise an das Haus heran. Soeben wollten wir durch das Fenster steigen, als aus dem verwilderten Buschwerk ein dunkler Schatten hervorstürzte. Er sah aus wie ein grausig verkrüppeltes Kind, warf sich mit zuckenden Gliedern ins Gras und verschwand dann mit schrillen Schreien in der Dunkelheit. Mein Gott, hast du gesehen? Was war das? Ein reizender Haushalt. Ich nehme an, es wird der Pavian gewesen sein. Da gibt es ja noch einen Leoparden. Wenn wir Glück haben, kann er uns jeden Moment anspringen. Sehen wir, dass wir ins Zimmer kommen. Leise, Watson. Das geringste Geräusch kann alles verderben. Kommst du allein hinauf? Oder soll ich dir helfen? Nicht nötig. Bin schon drinnen. Da, nimm meine Hand. Ja, so. Es wäre geschafft. Jetzt machen wir die Läden zu. Es wird aber nicht ganz lautlos gehen. Und was soll jetzt geschehen? Jetzt setzen wir uns hin. Ich auf das Bett. Du kannst den Stuhl nehmen. Die Lampe. Lassen wir sie brennen? Nein, die müssen wir löschen. Aber halte dich bereit, sie sofort wieder anzuzünden, wenn ich es dir sage. Und schlafe ja nicht ein. Hast du den Revolver bereit? Ja, aber du, womit willst du dich verteidigen? Mir genügt dieser Bambusstab. Mehr brauche ich nicht. Jetzt lösche die Lampe aus. Wir saßen nun im Dunkeln. Aus der Ferne hörten wir die Kirchenuhr schlagen. Eins. Um 3 Uhr saßen wir immer noch in fieberhafter Spannung. Plötzlich fiel ein Lichtstrahl durch die Öffnung des Ventilators. Erlosch aber sofort wieder. Ich hörte, wie sich im Nebenzimmer jemand ganz leise bewegte. Dann war wieder alles still. Eine halbe Stunde lang lauschte ich angespannt. Und dann hörte ich plötzlich wieder etwas. Licht! Watson, rasch! Das Pfeifen, wie sie gesagt hat. Siehst du sie? Watson, siehst du sie? Da! Da! Da! Was ist? Holmes, wonach schlägst du? Ich kann nichts erkennen. Der Lichtschein blendet mich. Ist schon vorbei. Ich habe unseren Besuch dorthin zurückgetrieben, wo er hergekommen ist. Aber vielleicht versucht das noch einmal. Behalte den Ventilator gut im Auge. Was war das? Vielleicht ist es am besten so. Nimm deinen Revolver. Wir gehen in Dr. Roylotts Zimmer. Wir klopften an die Tür, doch es kam keine Antwort. Holmes trat ein. Ich folgte ihm mit entsicherten Revolver. Auf dem Tisch stand eine Sturmlaterne. Ihr Licht fiel auf den Safe, dessen Tür weit offen stand. Neben dem Tisch saß Dr. Roylott. Auf seinem Schoß lag die Hundepeitsche. Seine starren Augen waren auf eine Ecke der Zimmerdecke gerichtet. Um seine Stirn wand sich ein eigenartiges gelbes Band mit bläulichen Tupfen. Er rührte sich nicht. Ich trat einen Schritt vor. In der gleichen Sekunde begann der unheimliche Kopfschmuck sich zu bewegen. Aus den Haaren des Doktors erhob sich der flache Kopf einer Schlange. Eine Swampeiter. Die gefährlichste Schlange Indiens. Watson, schieß so, wie sie sich aufrichtet. Sonst sind wir verloren. Ihr Gift tötet in 10 Sekunden. Das Band! Das gefleckte Band! Jetzt! Ich Ich hatte den Kopf des Reptils getroffen. Aber Dr. Roylott half das nichts mehr. Er war tot. Als es Tag wurde, setzten wir die verstörte Miss Stoner in den Zug, der sie zu ihrer Tante nach Harrow brachte. Erst als wir nach London zurückfuhren, klärte mich Holmes über die letzten Punkte auf, die mir noch dunkel geblieben waren. Anfangs war ich zu einem völlig falschen Schluss gekommen, Watson. Die Anwesenheit der Zigeuner und die letzten Worte, mit denen das Mädchen das Schreckliche beschreiben wollte, brachten mich auf eine falsche Spur. Die Zigeuner nämlich. Ja, und erst in dem Augenblick, als ich erkannte, dass die Gefahr weder vom Fenster noch von der Tür kommen konnte, korrigierte ich diese Meinung. Meine ganze Aufmerksamkeit galt jetzt dem Ventilator und der Klingelschnur. Die Entdeckung, dass es sich dabei um eine Attrappe handelte und dass das Bett am Fußboden festgeschraubt war, erweckte in mir den Verdacht, dass das Seil nur als Brücke dienen konnte. Und ich dachte sofort an eine Schlange. Siehst du, Watson, die Idee, den Mord mit Hilfe eines Giftes auszuführen, das nicht nachgewiesen werden kann, passte sehr gut zu einem klugen und kaltblütigen Mann, der lange Zeit im Osten gelebt hatte. Wichtig für ihn war auch die schnelle Wirksamkeit des Giftes. Naja, und dass bei einer Untersuchung die zwei kleinen Punkte der Giftzähne bemerkt würden, war sehr unwahrscheinlich. Und dann das Pfeifen, ja. Herr Dr. Roylott musste die Schlange ja wieder zurückrufen. Er ließ sie also durch den Ventilator kriechen. Sie musste an dem Seil auf das Bett hinabgleiten. Eine andere Möglichkeit gab es nicht. So viel war mir bereits klar, als ich das Zimmer des Doktors betreten hatte. Als ich dann noch den Stuhl untersuchte, sah ich, dass er oft auf dem Sitz gestanden sein musste. Was unumgänglich war, wenn er zum Ventilator reichen wollte. Der Safe, das Schälchen Milch, die zu einer Schlinge geknüpfte Peitschenschnur, das alles gab mir die letzte Gewissheit. Und das Metallgeräusch, das Miss Stoner gehört hatte, rührte wahrscheinlich daher, dass der Doktor die Tür zum Safe etwas zu hastig hinter dem Tier geschlossen hatte. Ja, so viel also wusste ich, als ich die Schlange zischen hörte. Ich schlug auf sie ein, trieb sie durch den Ventilator zurück und reizte sie damit so sehr, dass sie auf ihren Herrn losging. Tja, indirekt also trifft mich die Schuld an Dr. Grimsby Roylotts Tod. Aber ich muss gestehen, Watson, diese Schuld lastet nicht allzu schwer auf meinem Gewissen. Sie hörten das gefleckte Band, Kriminalhörspiel nach einer Erzählung von Arthur Conan Doyle. Mit Kurt Sternig, Harald Hart, Marianne Koppertz, Herwig Seeböck, Karl Klinger und anderen. Bearbeitung Erwin Gaudernack. Regie Robert Casapicola.